heiligen uns der Vater und der Sohn ebenso wie der Heilige Geist? Ja, alle drei Personen heiligen uns auf gleiche Weise. Das ist eine wichtige Sache, ein wichtiges Prinzip, dass eben Gott nach außen hin in der Schöpfung der Dinge und in unserer Heiligung, was auch zur Ordnung der Schöpfung gehört, durch seine Natur wirkt und nicht durch eine einzelne Person. Deswegen alles, was Gott tut, was er erschafft, wenn er heiligt, so weiter, das tut er durch seine göttliche Natur, nicht als Gott der Vater oder Gott der Sohn oder Gott der Heilige Geist. Man kann unterscheiden das innergöttliche Leben, das Leben der heiligsten Dreifaltigkeit in sich selber, in der Ewigkeit, im strengsten Sinn dieses Wortes, dieses Ausdrucks, und alles, was zur geschöpflichen Ordnung gehört, einschließlich die Ewigkeit im Sinn von mir. Wir sagen, wir erwarten das ewige Leben, weil wir ja wissen, dass das Leben der Schöpfung, unser Leben natürlich, einen Anfang hat, also nur in eine Richtung ewig bei Gott. Es ist beide Richtungen sozusagen ewig, ohne Anfang, ohne Ende. Das muss ich immer wieder ins Gedächtnis rufen, diese Unterschiede.